öffne eine Pforte in die Dimensionen der Gedanken eines kranken Geist. Doch mein Kopf, der langsam Stück für Stück zerbricht, bis es meine Seele innerlich zerreißt. Bruder, ich bin nicht zu retten, kenne keine Grenzen. Alles, was mich stört, sind die gottverdammten Menschen. Sie ficken mein Gehirn, tagelang nur Therapie. Sieh mich mit ihren scheißverfluchten Worten. Was laberst du mich voll? Denkst du, ich hab dafür Zeit? Nein, ganz bestimmt nicht, ich bin lieber allein. Eigentlich solltest du doch wissen, wie es ist. Ich bin nicht dein Freund, ich bin nicht dein Feind. Menschen sind mir lästig, so war es wohl schon immer die ganze Zeit. Trag ich diese Abneigung gegen alles, gegen jeden, gegen jegliche Form von eurem Leben. Ich fing an, alles zu verachten, die Natur betrachte ich als etwas Schönes. Nahezu perfekt, doch der Mensch passt nicht in dieses Bild wie ein Fremdkörper tief im Fleisch einer Riesenbeute. Ich fing an, alles zu verachten, die Natur betrachte ich als etwas Schönes. Nahezu perfekt, doch der Mensch passt nicht in dieses Bild wie ein Fremdkörper tief im Fleisch einer Riesenbeute. Arbeite bis zu deiner Rente, doch für diese Gesellschaft bist du ein Wegwerfprodukt. Wir leben in dem Luxus, während andere verhungern und die einzigen Sorgen. Der größte Tische Kummer ist, wenn das Internet ausfällt. Wenn scheine Wegen nach dem Bett für uns heimwillig erbauschen. Ein Turm zu Babylon und egal was sie behaupten, wir sind langsam an der Spitze angekommen. Einen Rückweg im Befehl. Ich fing an, alles zu verachten, die Natur betrachte ich als etwas Schönes. Nahezu perfekt, doch der Mensch passt nicht in dieses Bild wie ein Fremdkörper tief im Fleisch einer Riesenbeute. Ich fing an, alles zu verachten, die Natur betrachte ich als etwas Schönes. Nahezu perfekt, doch der Mensch passt nicht in dieses Bild wie ein Fremdkörper tief im Fleisch einer Riesenbeute. Jeden gottverdammten Tag und jede gottverdammte Nacht verformen wir das Angesicht der Welt für eigene Ideale und Ziele. Doch wie viele von verbundenes eigenen Untergang muss man noch erhalten, bevor man beginnt etwas zu verändern. Doch ihr könnt euch niemals ändern, das muss man eingestehen. Ich verfolge einen Weg auf dunklen Pfaden, ob die Dunkelheit besetzt, langsam mich zu lassen. Ich fing an, alles zu verachten, die Natur betrachte ich als etwas Schönes. Nahezu perfekt, doch der Mensch passt nicht in dieses Bild wie ein Fremdkörper tief im Fleisch einer Riesenbeute. Ich fing an, alles zu verachten, die Natur betrachte ich als etwas Schönes. Nahezu perfekt, doch der Mensch passt nicht in dieses Bild wie ein Fremdkörper tief im Fleisch.